Tropfen in den Brunnen. Jede sucht nach ihrem Glück, versenkt von hoffenden Verliebten. Welch Münz gesegnet kehrt zurück. Drei Herzen in einem Brunnen, ein jedes heimsehnt sich davon. In dem Brunnen sie nun liegen, irgendwo direkt im Herz von Rom. Welch Herz wird der Brunnen segnen? Welch Herz wird der Brunnen segnen? Drei Münzen in dem Brunnen, der Glanz durchs Kräuseln sieht man ihn. Ein Wunsch nur wird erfüllt sein, ein Herz nur trifft auf Valentin. Der Brunnen segnen. Welch Herz wird der Brunnen segnen? Drei Münzen in den Brunnen, ihr Glanz durchs Kräuseln sieht man ihn. Doch ein Wunsch nur wird erfüllt sein, mein Herz nur trifft auf Valentin. Es sei mal, es sei mal, es sei mal.